Sie erzählt mir in unserem Telefonat, dass die Sozialarbeiter, für die sie die Seminare veranstaltet, manchmal abfällig über Menschen wie meine Eltern reden, dass sie manchmal frustriert sind, weil sich das Eisen nicht zu Stahl machen lässt, der Baum nicht zu Brettern. Weil die Leute, die sie bearbeiten sollen, nicht mitarbeiten. Weil die Elenden Elend sind und es bleiben. Meine Stimme zu hören, die meine Geschichte erzählt und die meiner Familie, das erklärt mir die Wissenschaftlerin, mache es den Sozialarbeitern leichter, an das Gute im Hartz-IV-Empfänger zu glauben. Ich kann mir vorstellen, warum das so ist. Das Feature war darauf angelegt, zu erklären. Die Redakteurin, die es mit mir entwickelt hat, hörte nicht auf, Fragen zu stellen. Warum ist das so? Wie fühlt sich das an? Warum hast du dieses gemacht, jenes nicht? Ihre Fragen haben den Anstoß dazu gegeben, dass ich mir manches zum ersten Mal selbst erklärt habe. Und ihre Fragen haben mich verstehen lassen, warum ich auf anderes niemals antworten will oder antworten kann. Aber was wir beide wollten, die Redakteurin und ich, war etwas begreifbar zu machen. Jeder Mensch, der dieses Feature hörte, sollte mich verstehen. Es sollte nicht möglich sein, sich von mir abzugrenzen. Heute empfinde ich genau diese Haltung als unterwürfig. Warum muss ich mich eigentlich erklären, damit die Welt besser wird? Warum müssen sich nie die anderen erklären, immer nur die Armen? Warum müssen die Sozialarbeiter in den Seminaren nicht ihre Überheblichkeit erklären, mit der sie sich über die Verelendeten hinwegsetzen? Warum wird ihnen stattdessen liebevoll durch meine Mädchenstimme erklärt, dass alle Menschen menschlich sind? Die Antwort darauf ist so leicht, dass es fast anstrengend ist, sie immer wieder aufzuschreiben. Weil die Sozialarbeiter arbeiten und meine Eltern eben nicht.